Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 27, Vers 13 bis 14. Doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Gott segne dieses Wort. Auf Gott warten. In diesen Bibelversen aus dem Psalm 27, Psalm Davids aus dem Alten Testament, lernen wir, wie wichtig es ist, auf Gott zu warten. Und wenn ihr mal so darüber nachdenkt, seid ihr in Eile? Ja? Habt ihr euch mal gefragt, einfach mal ein bisschen kurz einen Schritt zurückgenommen, warum alles so schnell sein muss, ja, diese Eile. Und wo wir hier im Internet sind oder ja, in der industriellen Welt oder überhaupt, wo wir auch sind, E-Mail und auf wird was sofort geantwortet und eine Instant Message nennt sich das oder was auch immer, alles so schnell. Warum diese Eile? Habt ihr euch das mal gefragt? Denkt mal drüber nach. Warum? Wofür? Wer hat Nutzen davon? Ja? Und warum ich euch darauf zeigen will, ist die Wichtigkeit, was uns die Bibel auch lehrt, ist, auf Gott zu warten. Und warten, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ist nicht einfach. Aber es ist auf jeden Fall auch oftmals Gottes Wille. Und auf Gott zu warten hat den Vorteil, ganz praktisch, dass wir, die wir Jesus Christus folgen und als eure Sünder zu Christus kommen, dass wir Gottes Zeitrahmen und Plan wahrnehmen können. Denn Gott sieht alles aus einer Perspektive, die wir nicht haben. Und als Christen und als die wir Jesus Christus folgen, schützt uns unser Herrgott auch. Also er sieht ja, was uns bevorsteht oder was bevorstehen würde. Und es macht nur Sinn, sich ihm unterzuordnen. Und er hat für alle Sachen, alle Dinge, egal was es ist, für unser persönliches Leben, das Leben anderer, für alle Menschen, er hat einen Plan und einen Zeitrahmen vor allem. Und diesen Zeitrahmen, das wollen wir nicht versäumen. Und das ist ganz entscheidend, dass wir dann eben auf Gott warten. Und dann eben diesen Zeitrahmen, seinen Zeitrahmen wahrnehmen. Und das ist nicht einfach, dass wir auch lernen. Da müsst wir beten und suchen unseren Herrn Jesus Christus auf, uns zu helfen, mutig und tapfer zu sein und geduldig auf den Herrn zu warten. Geduld. Und das ist etwas, das geht nur durch unseren Jesus Christus. Das können wir alleine in eigener Kraft nicht tun. Das geht nicht. Das kann so die Wahrnehmung kann so sein, dass wir es in eigener Kraft tun können, aber das können wir nicht. Und das ist eben auch das, was uns die Bibel immer wieder aufzeigt. Geht mal rein in die Bibel und lernt mal über zum Beispiel die Zeit. Im Alten Testament haben wir Abraham, wir haben Mose, ja, das ist Moses. Die dann, bevor sie überhaupt in Aktion getreten sind, dann Gottes Werk vollrichten konnten, gewartet haben. Paulus im Neuen Testament, ja, viele Jahre, 10 Jahre oder länger auch, hat er gewartet, bis unser Herrgott ihm dann, ja, gesagt hat, dies und das möchte ich, dass du das jetzt tust. Und unser Jesus Christus selber. Denk mal drüber nach. Hier ist Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden. Gott selber ist hier unter uns, ja, auf Erden. Und 30 Jahre, bevor er in Aktion gerufen wurde. Und das eben bei der Taufe, ja, mit Johannes dem Täufer. Vorher nicht. Ja, das ist so, das ist die rabbinische Tradition des jüdischen, des hebräischen Rabbi. Ja, wo nach 30, oder musste man 30 Jahre alt sein, um dann als Priester, dann als hebräischer Priester, dann in Aktion zu treten. Und ja, das, also liest mal durch, das sind ein paar Beispiele von vielen. Und wichtig ist eben auch, dass Gott nie in Eile ist. Es gibt ein, zwei Stellen, vielleicht ein paar Stellen, wo auf einmal etwas getan werden muss, was wirklich schnell, also unmittelbar erfolgt. Aber meistens in der Bibel wartet unser Herrgott. Und das ist eben so, wie er sich manifestiert hat im Leben der Menschen und genauso auch heute für uns auch. Und darauf kommt es an, dass wir das verstehen. Gott ist nie in Eile. Und ein Grund ist auch, dass eben es ist Gottes Anliegen, ja, es ist Gottes Anliegen, dass alle Menschen zu ihm kommen. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum Gott nie in Eile ist. Also egal, was nun die Situation ist. Es mag zwar so vorkommen, dass er langsam ist oder nicht in Erscheinung tritt, aber das ist völlig verkehrt. Denn das ist eben so, wie er ist. Sein Wille ist, sein Anliegen ist sozusagen, dass alle Menschen zu ihm kommen. Und deswegen ist er geduldig und wartet auch oft. Ja? Aber es gibt nur eine Möglichkeit, zu Christus zu kommen. Und das ist jetzt, in diesem Moment, in einer persönlichen Beziehung zu unserem Jesus Christus. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Und deswegen nehmt das alles ernst. Lernt alles, was ihr könnt über unseren Jesus Christus. Wer ist Gott im Fleische und warum er gekommen ist, um an unserer Stelle für unsere Sünden zu sterben, damit wir in und durch ihn zu Gott kommen können und er uns erlöst hat, ein für alle Mal am Kreuz. Darauf kommt es an, zu Christus zu kommen. Und ich wiederhole das immer wieder, ja, aber ihr müsst selber unbedingt in die Bibel gehen und das selber nachlesen, in den Evangelien vor allem, wer Jesus Christus ist. Und warum er gekommen ist. Und darauf kommt es an, dann eine Entscheidung zu treffen und eine persönliche Beziehung mit ihm einzugehen, als reuiger Sünder. So. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier und vor allem die Schwierigkeit, auch auf Gott, auf dich zu warten, unserem Jesus Christus. Das Warten ist etwas, wo wir deine Hilfe brauchen. Und wir beten für alle Menschen, dass sie zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Und für uns alle, die wir schon zu dir gekommen sind, dass du uns hilfst, ja, zu vertrauen und auch zu warten und ja, nicht einfach blind irgendwelchen Emotionen zu folgen oder was andere Leute sagen. Das ist ja oft, ja, kommt das darauf an, wem wir eigentlich zuhören. Aber der Heilige Geist wird uns immer auf den richtigen Weg weisen und uns helfen, auch in Zeiten des Wartens. Und da haben wir dein Versprechen, dass wir dir vertrauen können und dass wir sogar noch, dass wir, auch wenn wir leben, noch leben, sehen werden, wie gut du bist. Wie sich das genau darstellt, das ist immer sehr unterschiedlich. Das ist dein Wille und dein Zeitrahmen. Und wir danken dir, Jesus, für all dieses und für dein Wort, die Bibel. Und beten dies in deinem Namen. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.